Schillers Briefwechsel mit Kerner, Teil 4, Jena, 16. Mai 1790. Die Ferien sind vorbei und ich bin wieder im Geschirr, doch mehr in Göschens als in dem der Akademie, und ich lasse mir Geschäfte die schönen Maitage nicht verderben. Es lebt sich doch ganz anders an der Seite einer lieben Frau, als so verlassen und allein, auch im Sommer. Jetzt erst genieße ich die schöne Natur ganz und mich in ihr. Es kleidet sich wieder um mich herum in dichterische Gestalten, und oft regt sich's wieder in meiner Brust. Das akademische Karren führen soll mir doch nie etwas anhaben. Freilich, zu einem musterhaften Professor werde ich mich nie qualifizieren, aber dazu hat mich ja die Vorsehung auch nicht bestimmt. Erwarte also von mir wenig Kompendien, aber desto gewisser etwas anderes. Zu meinem Vergnügen und um doch für meine 200 Taler etwas zu tun, lese ich neben einem Privatum über die Universalgeschichte noch ein Publikum über den Teil der Ästhetik, der von der Tragödie handelt. Bilde dir ja nicht ein, dass ich ein ästhetisches Buch dabei zu Rate ziehe. Ich mache diese Ästhetik selbst und darum, wie ich denke, um nichts schlechter. Mich vergnügt es gar sehr, zu den mancherlei Erfahrungen, die ich über diese Materie zu machen Gelegenheit gehabt habe, allgemeine philosophische Regeln und vielleicht gar ein scientifisches Prinzip zu finden. Es legt sich mir alles bis jetzt bewundernswürdig schön auseinander, und manche lichtvolle Idee stellt sich bei dieser Gelegenheit mir dar. Die alte Lust am Philosophieren erwacht wieder, und am Ende kommt es auch wieder an Julius und Raphael. Zugleich gibt mir diese Arbeit einen nicht uninteressanten fortlaufenden Stoff für die Thalia, und dass sie die Studenten interessiert, kannst du dir leicht einbilden. Gestern war ich in Weimar mit meiner Frau, wo wir auch Herders besuchten. Er hat kürzlich eine schwere Hämorrhoidalkrankheit ausgestanden und ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Wir fanden ihn bei guter Laune und waren sehr vergnügt. Er ist ein ganz anderer Bewunderer meiner universalhistorischen Übersicht in den Memoirs als du. Du willst mich im Philosophieren über Geschichte noch gar nicht gelten lassen. Meine Übersicht macht bei vielen Sensation, und ich denke von ihr noch ebenso wie vorhin. Bekehre dich also ja. S.